Ständig unterwegs von Termin zu Termin. Ich halte es kaum noch aus, nur mit viel Teledin. Wow, meine Fans sind loyal. Ruf ich Sam, dann schreien alle Ra. Ich steh über den Leuten, unter dem Licht. Herz gefickt, weil ich meine Mutter vermiss. Und geh ich von der Stage, dann will ich keinen sehen. Er will mir alles holen, ich sag dem Runner, er soll gehen. Backstage, voll mit Energy und Wodka. Und der Notarzt kommt im Helikopter. Die Zeit ist viel zu kostbar, sie wollten mich nur klein halten. Doch wer im Gashaus sitzt, sollte nicht mit Stein schmeißen. Der Lebnani in Giorgio Armani. Kann kaum noch laufen, doch steigt auf die Ducati. Weltunterschiede, der Shade an dem Spiegel. Für viele bin ich leider nur eine Gelddruckmaschine. Mitten in der Nacht und ich hasse mich selbst. Was ich gemacht hab für Geld. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. 365 Tage lang, mitten in der Nacht und ich hasse die Welt. Durch die Stadt im SL, es geht alles zu schnell. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. 365 Tage ich lang. Ich bin im Studio auf Alkohol, das Kokain schmeckt wieder bitter. Ich fang an zu weinen, vermisse meine Kinder. Doch nur für euch mach ich das paraklar. 5 Songs in einer Nacht, 3 Alben in einem Jahr. Nur noch 5 Minuten, dann ist Stage Time. Papa, wir lieben dich, hör ich über FaceTime. Ich wollte nicht selbst bleiben, für euch ein Held sein. Und bin mein Weg gegangen, wie bei 8 Mile. Und euer Onkel Ashraf, er mag sich, wenn wir ihn erwähnen. Doch ohne ihn wär ich lang nicht mehr am Leben. Echte Freunde zähl ich an der Hand ab. Ashraf, Samra, Vincent, Heiko, Hammer. Danke an alle Fans, ich hab euch so zu schätzen. Denn nur wegen euch hab ich heute was zu essen. Und ich scheiß drauf, was die Hater reden. Ich fall auf die Knie, um zu Gott zu beten. Mitten in der Nacht und ich hasse mich selbst. Was ich gemacht hab für Geld. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. 365 Tage lang, mitten in der Nacht und ich hasse die Welt. Durch die Stadt im SL, es geht alles zu schnell. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. 365 Tage lang. Kauf ein Lamborghini Anthrazit. Kranker Beat, keine Gnade, wie Sanssouci. Tage nichts gegessen, fühlt sich an, als würd ich schlafwandeln. Und trotzdem muss ich jetzt in den Charts landen. Das alles fickt mein Immunsystem. Draußen warten nur Hyänen, doch ich bleibe souverän. Ferragamo Gürtel, sie würden mich gern töten. Tun, als ob sie mich mögen, doch wollen nur mein Vermögen. Der charmanteste Wichser, arroganteste Junkie. Bin ich mit ihr fertig, kann sie sich wieder anziehen. Und der Automat läuft wieder auf Autostart. Endlich plus, doch ich bin nicht in der Lage auszuzahlen. Was für Anlegen, 100k abheben. London, Nachtleben, im Q8 Taschlegen. Inhalieren, denn der Tod ist reserviert. Investieren, investieren und dann alles verlieren. Mitten in der Nacht und ich hasse mich selbst. Was ich gemacht hab für Geld. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. 365 Tage lang, mitten in der Nacht und ich hasse die Welt. Durch die Stadt im SL, es geht alles zu schnell. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. 365 Tage lang. Mitten in der Nacht und ich hasse mich selbst. Was ich gemacht hab für Geld. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. It's just me against the world. It's just me against the world. Ich hasse die Welt. Und ich hasse mich selbst. Sometimes it's hard. It's just me against the world. It's just me against the world. Ich hasse die Welt. Fuck the world, till I'm gone. 365 Tage lang.